Er liebt uns gerade dann, wenn wir ganz unten sind. Ich wünsche Ihnen, dass Sie diese Erfahrung schon gemacht haben oder sie noch machen werden, dass Jesus, der am Kreuz bis in die Tiefe unseres Todes gestiegen ist, auch dann bei uns ist, wenn wir uns ganz unten fühlen und auch dann, wenn wir selbst am Tod ankommen. Der Ast vor meinem Fenster schüttelt sich, als ob er friert, als ob der kalte Abendwind ihm nicht behagt, der mir die letzten Glockentöne von den Türmen bringt und ein paar Wolkenfetzen heim ins Dunkel jagt. Die Schaukel auf dem Spielplatz gegenüber ist verwaist, doch noch nicht lang, sie ist noch warm und schwingt noch sacht, und unten in den Straßen fällt der Blechwurm röchelnd auseinander und verliert sich in der Nacht. Jetzt sagt man wohl, es stirbt der Tag, weil man ihn nicht mehr sieht, weil man nicht denken mag, dass er nur weiterzieht. Doch er geht weiter, nur ein wenig weiter, scheint auf neue Berge, scheint auf neue Wälder und Seen. Er war für ein paar Stunden mein Begleiter, doch jetzt geht er weiter und ich kann ihn nicht mehr sehen. Wenn irgendwann, ob spät, ob früh, erwartet oder unverhofft, mein Leben wie der Tag zu Ende geht, dann schneiden mir die Zeiger meiner Uhr von meiner Zeit die letzte Scheibe ab, ganz gleich wie's um mich steht. Ob ich den letzten Atem mir in weißen Kissen hol, ob irgendwo in Staub und Blut am Straßenrand, ich weiß nicht, wie es sein wird, weiß nur, dass der Abschied einmal kommen muss. Ob schmutzig oder elegant, dann sagt man wohl, jetzt ist es aus, weil ich kein Wort mehr sag. Doch du geh still nach Haus und denk nur an den Tag. Auch ich geh weiter, nur ein wenig weiter, geh in Gottes Freude, geh in Gottes Licht hinein. Ich war für ein paar Jahre dein Begleiter, doch jetzt geh ich weiter, um bei meinem Herrn zu sein. Ich gehe weiter, nur ein wenig weiter, geh in Gottes Freude, geh in Gottes Licht hinein. Ich war für ein paar Jahre dein Begleiter, doch jetzt geh ich weiter, um bei meinem Herrn zu sein.